In der Hitze der Nacht hast du richtig verkackt. Du kleiner Stricher, kriegst jetzt einen Tritt in dein Arsch. Und ein Klick und ein Klack und ein Buß. Du bist das, was du nun bist, ein Hurensohn. Nur mal so. Austick ist sehr schnell, was mir nicht schwer fällt. Ich lad die Gun und die Kugel trifft ein Zwerchfell. Ich seh der Zwerchfell, du warst nicht gerade, Idiot. Ich schlage dich tot, das ist eine Straße. Merkt ihr, Kokain im Tank, Kokain am Schwanz. Hier, ich ficke alle Rapper jetzt ohne viel Tamtam. Ich mach Palaver, du Gay, ich vertrage kein Jay. Du meidest mich wie der Teufel, das Abendgebet. Ich ficke deine Oma und pisse Whisky Cola. Ich bin angekommen, hier in Mitteleuropa. Ich bin locker wie ein Pimp und du Opfer gehst dahin. Cupcakes, der beste Boxer hier am Ring. Mir so ziemlich dumm, warum spult ihr so herum? Es ist die gleiche Leier, scheiß auf Meiler. Ich mach nur mein Ding, guck dich schwule spuck ich an. Warum spulst du mich so an? Es ist die gleiche Leier, scheiß auf Meiler. Ich bin nur der King. Schabe runter, jetzt hältst du mal deinen Mund, Mann. Das sind die letzten Worte, die du sagst, das Vater unser. Jetzt geht dein Laden runter, ich fick euch alle mal. Ihr seid gescheitert wie der Einsatz in Afghanistan. Bei mir bleibt Straße, Straße, ihr dürft alle mal blasen. Ein Gangster so wie ich kann hier unter Wasser atmen. Komm und ich fick dich, das ist nicht witzig. Deutschrap hat zu viele, Sasove Bitches. BDP tangiert, der Lehrer fickt dich hier. Viele haben sich da oben nur lediglich blamiert. Ich lebe wie ein G und ich rede wie ein G. Ich lebe wie ein G und ich gebe wie ein G. Ich bin der Abgefuckte und du ein schwacher Lappe. Es ist nicht viel verlangt, wenn ich jetzt deinen Nacken klatsche. Das ist die Nackenklatsche, du miese kleine Ratte. Eins gegen eins, damit ich in deinen Rachen kacke. Ich bin so ziemlich dumm, warum spult ihr so herum? Es ist die gleiche Leier, scheiß auf Neider. Ich mach nur mein Ding und ich schwule spuck ich an. Warum spulst du mich so an? Es ist die gleiche Leier, scheiß auf Leider. Ich bin nur der King. Eini, meini, ma, jetzt fick ich deine Ma. Eini, meini, meng, die Kleine wird gebankt. Eini, meini, mu, du Scheißer spielst zu cool. Eini, meini, me, doch keiner weiß, wie. Ihr so ziemlich dumm, warum spult ihr so herum? Es ist die gleiche Leier, scheiß auf Neider. Ich mach nur mein Ding und ich schwule spuck ich an. Warum spulst du mich so an? Es ist die gleiche Leier, scheiß auf Neider. Ich bin nur der King.